Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 444 Garbage Collection Raserei. Thema heute: Tritthersteller im Recht. Google muss das Speichermanagement überdenken. Und jede Menge News, ziemlich viele News. Ich musste sogar kürzen. Vieles auch in der Community wie allein. Und natürlich wie immer die App der Woche. Tja. Unglaublich, dass ich das mal sag. Ja, ich war ja immer jemand, der gesagt hat, Leute, haltet euch an Googles Speicherverwaltungssystem. Ja, für den Endanbieter ist es auch wichtig, dass man sich an das Speichersystem haltet, welches die Hardware mit sich bringt. Um Himmels Willen, keine Tasks, Manager oder ähnliches installieren, ja, furchtbare Sünde, und meistens endet das dann auch in einem Chaos von, dass die Programme nicht mehr richtig funktionieren, ja, dass im Endeffekt noch mehr Akku verbraucht wird, was man ja eigentlich daraus erreichen will, also vom Gegenteil her, ja, also so viele Stolpersteine, die habe ich auch schon zigmal hier erwähnt im Uncast, warum man das nicht machen sollte. Und ich war auch immer ein Gegner von den Drittherstellern der Handys, die dann eben ihre eigenen Systeme integriert haben. Diese Zeiten sind vorbei, denn Google hat sein Speichermanagement kaputt gemacht. Wo und so schlimm man nur kann, ja, seit Android Oreo ist es ein digitaler Rinderwahnsinn, was da abgeht, ja, der Begriff ist immer wieder gut. Google hat es geschafft, je besser die Geräte ausgestattet sind, desto schlechter funktionieren sie mit dem Stock Android. Und dann ist es natürlich richtig, dass Dritthersteller ihr eigenes System integrieren. Denn man merkt es ganz deutlich, vor allem bei dem Wechsel von Oreo zu Android Pie, als Google eben dieses hoffnungslos unterlegene Gerät mit 4 GB herausgebracht hat, dass das Speichermanagement dahingehend verändert wurde, dass Apps sogar beendet werden, wenn sie im Hintergrund positioniert sind und keinen weiteren Schaden anrichten. Ja? Und das war das oberste Gebot vor Oreo. Die Apps werden nicht beendet und bleiben im Hintergrund. Nur so kann man das Gerät richtig ausnutzen, ja? Weil es wird dann beim Aufrufen der App nicht erneut vom Storage in den Hauptspeicher geladen und sogar noch, so funktioniert eben Android, eine Kopie auf dem Storage erstellt vom Speicherinhalt. Das ist furchtbar. Und deswegen hat man auch oft eben durch diese Taskmanager ein langsames Gerät bekommen. Obwohl man ja eigentlich das Gegenteil erreichen wollte. Diese Taskmanager hatten nur dann Sinn, wenn eine App installiert war, die eben schlimm war, die schlecht programmiert war, die eben alles außer Kraft gesetzt hat und versucht hat, eben mit im Hintergrund zu bleiben und dann auch noch möglicherweise Aktionen auszuführen, die eben viel Strom gekostet haben. Jetzt hat man dieses wunderbare System mit diesen adaptiven Batterieschonungssystemen, ja, sprich die sogenannte AI greift jetzt ein, ja, ist natürlich Blödsinn, das ist einfach nur ein restriktives Batteriemanagement. Hier werden Apps beendet, ich habe es auch schon des Öfteren gesagt. Gutes Beispiel ist Pokémon Go. Pokémon Go, man legt es in den Hintergrund, öffnet eine Mini-App. Nach 5 Minuten, 10 Minuten wird Pokémon Go im Hintergrund geschlossen. Jetzt geht man dann wieder zurück auf Pokémon Go und dann muss die komplette App neu gestartet werden. Ja? Das dauert natürlich Ewigkeiten, die Verbindung muss wieder aufgebaut werden und es hat noch jede Menge andere Nachteile, zum Beispiel, dass man Systeme, die auch dafür verkauft werden, gar nicht mehr nutzen kann. Ja, Pokémon Go Plus beispielsweise, die gehen nur noch, wenn man Pokémon im Vordergrund hat und das Handy dann ausschaltet, ja, also in Bereitschaft schaltet, dann bleibt die App offen. Auch hier, wenn man auch nur seine SMS checkt und vergisst, Pokémon wieder in den Vordergrund zu holen, bevor man den Bildschirm ausschaltet, wird die App nach wenigen Minuten beendet, trotz aktiven Pokémon Go Plus. So. Und das zeigt eines, dass die Google-Speicherverwaltung defekt ist, dass die nicht mehr so funktioniert im Interesse des Benutzers, zumindest nicht bei Geräten, die eben auch genügend Speicher haben. Hier, mein altes Pixel hat ja auch nur 4 GB, also auch da, selbst da ist diese Speicherverwaltung nicht mehr optimal. Ich brauche natürlich nicht zu erwähnen, dass wenn man ein 8 GB Gerät hat, das heißt momentan, ja, das, was ich immer auch sage, was man heute haben sollte, ja, dass dann natürlich das Stock Android vollkommen unbrauchbar ist dafür. Und von daher klatsche ich Huawei und Konsorten im Moment sogar Beifall dafür, dass sie ihr eigenes Management-System nehmen. So hat zum Beispiel OnePlus ein Management-System, das auch hier den Speicher ausnutzt mit Sonderfunktionen, ja, so dass es optimal eben schaltet. Die Gaming-Handys beispielsweise von Xiaomi, das Black Shark, hat ebenfalls eine Speicherverwaltung, die perfekt ist und eben Spieleanwendungen optimiert. Ja. Das ist gut so. Wenn die mit dem 4 GB lastigen, sage ich mal, Stock Android laufen würden, dann wäre das eine Katastrophe. Ja. Und deswegen auch nicht mehr wirklich zu akzeptieren. Ja. Warum komme ich überhaupt die Woche drauf? Ich habe tatsächlich bei Android Central einen Artikel gelesen, der ist so schlecht, dass ich ihn noch nicht mal verlinken will. Also mittlerweile frage ich mich wirklich, ich bin ja sehr lange Fan von Android Central gewesen, aber mittlerweile glaube ich wirklich schon fast, also ich kann es nicht sagen, ich will es nicht sagen, wie davon meine Vermutung ist, ja, aber hat man Angst, nicht mehr zu Google-Events eingeladen zu werden, oder wie? Weil ansonsten kann ich mir diese Berichterstattung momentan wirklich nicht mehr erklären, ja. Dort wurde nämlich gesagt, auch weil eine neue Webseite veröffentlicht wird, die Webseite ist einfach nur Dreck, das muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen habe ich es auch nicht verlinkt, sowas ist einfach schäbig, ja, das muss man ganz ehrlich sagen, und auch wenn die Intention vielleicht da gut ist, also wegen dem Speichermanagement eben, ja, dass wie schlecht die anderen Hersteller sind und dass die Hersteller endlich das Speichermanagement von Stock Android nutzen müssen. Da lach ich doch dreimal. Haben die gepennt? Google hat seit eben Oreo das Speichermanagement total kaputt gemacht und die einzige Hoffnung sind die Dritthersteller. Das ist die letzte Rettung vor dem Chaos, was Huawei, OnePlus, Xiaomi und andere, die stark ins System eingreifen, machen. Ja. Ich weiß nicht, wie stark Samsung da eingreift. Ich schätze aber auch, die haben ihre eigene Policy, wann welche App wie beendet wird. Ja. Und das ist auch ganz, ganz wichtig hinsichtlich den verfügbaren Speicher. Sprich, die App darf eigentlich nicht beendet werden, ja, wenn noch genug Speicher vorhanden ist. Gibt natürlich auch Ausnahmen, wenn eine App zum Beispiel durchdreht und auf einmal einen Haufen Akku verbraucht, dann kann sie eben zum Beispiel auch beendet werden. Und da sind eben verschiedene Hersteller, die das verschieden lösen wollen, diese Probleme. Und manchmal schießt man halt auch übers Ziel hinaus. Huawei und Honor beispielsweise schießen etwas hinaus, weil sie schon früher etwas getan haben, was Google jetzt tut. Ja, komischerweise, auf einmal ist es dann, soll es dann gut sein. Ne? Aber es ist zum Glück so, dass bei Honor und Huawei diese Programme relativ einfach aus dieser Liste herausgenommen werden können, sodass die unbehelligt weiterarbeiten können. Das geht bei Google nicht mehr. Man kann zwar auch hier sagen, dass diese App nicht mehr optimiert werden soll, das hat aber besondere Nachteile. Dann ist die gesamte Optimierung weg. Ja. Offenbar sind eben auch Dienste davon betroffen, die man nicht mehr ändern kann. Google-Dienste nämlich. Das sind auch Messaging-Apps und auch Google Mail davon betroffen. Die Zeit der Echtzeit oder nahe Echtzeit Push-Mail-Benachrichtigung, die sind schon lange vorbei, schon vor Android Oreo hat das angefangen, ja. Also ich krieg die Nachrichten, ich habe hier noch so ein Marshmallow Tablet von Sony, ja. Und Leute, das ist ungelogen. Ich habe hier das Original Google Pixel XL und ich lege das nebeneinander. Und die Mails kommen auf dem Marshmallow-Tablet sofort an. Ja? Und beim Google Pixel dauert es manchmal bis zu 30 Minuten. Ihr habt richtig gehört, 30 Minuten. Bis diese Mail ankommt. Es ist zwar nicht immer so lange, ich weiß auch nicht, nach welchem Maßstab das geht. Ja. Manchmal sind es eine Minute, manchmal 5 Minuten, manchmal 10 Minuten, wie gesagt, Rekord war 30 Minuten. Das ist nicht akzeptabel. Ich habe kein Smartphone, das ich vielleicht irgendwann mal Nachrichten zugestellt bekomme. Ich will die sofort haben. Sofort. Ja. Das ist so ein unglaubliches Ding, ist das. Und damit ist natürlich das ganze System disqualifiziert. Ja? Und deswegen sind solche größeren Eingriffe eigentlich noch die letzte Rettung von Android. Ja? So dass man dann auch sagen kann als Benutzer, ja, ich möchte meine Nachrichten noch sofort haben. Ich nehme dann lieber ein anderes Smartphone mit einem Derivat von Android oder mit einem Android, das eben sehr stark eingegriffen wird, wie zum Beispiel eben Oxygen OS oder MyUI oder sonstiges, ne? Die eben das noch machen. Da ich nicht jedes OS testen kann hier, kann ich auch nicht letztendlich nicht sagen, welches OS jetzt noch davon betroffen ist, ja? Aber zumindest mal geben einen diese OS-Systeme meistens die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass man die Nachrichten eben dann doch noch schnell bekommt. Bei dem Stock Android allerdings gibt es keine Möglichkeit, die Behandlung von Messages beispielsweise, die über die Google-Dienste angeliefert werden, das sind ja fast alle, grundsätzlich nochmal zu ändern. Ja. Dass da oft was falsch läuft, habe ich auch schon gesagt. Also manchmal kriegt man die Nachrichten erst zugestellt, wenn man in die betreffende App reingeht. Das bedeutet, dass diese App inklusive Hintergrundprozessen komplett abgeschossen wurde von dem Betriebssystem. Und wogemerkt, ich habe Stock Android drauf, ja, komplett abgeschossen wird. Und das ist nicht akzeptabel, das darf nicht sein, ja. Und von daher schlimmer, dass so ein Artikel dann bei einer renommierten Android-Seite veröffentlicht wird, ist wirklich sehr, sehr traurig. Mittlerweile kann man sagen, dass das Speichermanagement und das App-Management bei Stock Android das Schlechteste ist, das es momentan gibt bei Android. Und das ist wirklich traurig. Das war noch vor wenigen Jahren komplett anders, ja. Aber seit Android Pie ist es eine furchtbare Katastrophe. Bei Oreo hat das Schlimme schon angefangen und vorher war es eigentlich relativ gut. Echt übel, was da abgeht. Und tja, von daher genau umgekehrt muss man das machen. Ja, genau umgekehrt. Gucken, dass man ein vernünftiges Speichermanagementsystem kriegt von einem anderen Hersteller. Ja. Original Stock Android. Das sind nicht die Droiden, nach denen ihr sucht. So, News. Januar Update für Android Pie 9 ist jetzt erhältlich. War auch schon bei mir eingetroffen beim Original Pixel. Also scheint sich da keine weitere Verzögerung eingestellt zu haben. Alles wunderbar. Spektakuläre Sachen sind allerdings auch nicht gefixt worden. Es gibt nur einen einzigen Funktions, gibt nur ein einziges kleines Funktionsupdate. Und zwar bei den Pixel 3 Geräten. Die Soundqualität bei den Videos soll jetzt verbessert sein. Die war vorher wirklich grauselig. Ja. Aber das wurde ja auch gern mal unterschlagen und auch nicht so groß erwähnt. Ne? Ja. Jetzt hat man es erwähnt, weil jetzt ist das ja verbessert worden, diese Soundqualität. Ne? Wunderbar. Mir kommt schon vor, wie so die Apple-Fanboy-Seiten. Ja? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hasse solche Seiten, Communities allgemein, ja, übergreifend jetzt, ja, das hat mich von Apple weggebracht, ja. Ich will keine Haufen Sheep, ja, da rumlaufen haben, die alle nur sagen dürfen, wie toll das Gerät ist, ja. Aber mittlerweile kommt mir das schon so vor, als ob die Android-Seiten genau dort angekommen sind, wo die Apple-Seiten schon waren, ja. So alles, was hier kommt von Google, ist gut. Ja? Und da gibt es überhaupt gar keinen Hintergrund mehr. Man versucht, Sachen zu verheimlichen auf diesen Seiten, Missstände zu verheimlichen. Man redet nicht mehr drüber, nur noch wenn etwas, ein Problem gelöst wird. Dann erfährt man das auf einmal. Ah ja, da waren Probleme, interessant. Ne? Ja, okay. Also, ihr merkt, ich bin momentan nicht so gut zu sprechen auf die Android-Berichterstattung im Netz momentan. Ich weiß nicht, was da los ist, aber mir schwant Schlimmes. Ja, OnePlus 7 Spekulationen kamen auf. Da gibt es einiges, was möglicherweise anfällt, ja, bei diesem neuen möglichen, oder was das möglichen, kommt ja auf jeden Fall, ne? Also Android Central beispielsweise sagt dazu, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das OnePlus 7 auch ein Loch im Bildschirm bekommt, also dieses Hole, ja, gibt es da schon offizieller, Punch Hole, ja, oder ein Hole Punch Notch, ja, so heißt es jetzt, ne? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Also Hole Punch Notch, ja, für das OnePlus 7, ein Snapdragon 855 Prozessor, gut, da sind sich wahrscheinlich alle einig. Dann wird noch ein bisschen gejammert über den In-Display-Fingerprint-Sensor, ja, weil der ja nicht schnell genug ist, was natürlich nicht der Tatsache entspricht. Da müssen die Leute von Android Central das OnePlus 6T auch ein bisschen richtig benutzen, ja, und nicht nur zum Schimpfen für diesen Fingerprint-Scanner nutzen, sondern vielleicht auch als echtes Gerät benutzen und dann nach ein paar Wochen funktioniert das alles wunderbar. Ja, das ist mittlerweile auch schon ans Tageslicht gekommen. Ja, dieser Sensor ist eben lernfähig und wer das Phone eben nur zum Review benutzt, ja, der kann sich den Fingerprint-Sensor sonst wo aktivieren. Okay? So. Aber es gibt auch wiederum noch ganz andere Spekulationen über das OnePlus 7. Ja, und dann seht ihr auch letztendlich, dass das wirklich auch nur Spekulationen sind. Denn Android Police beispielsweise sagt, nein, hier gibt es kein Punch-Hole-Notch, sondern es wird ein komplett notch-freies System sein mit einem Slider. Ja, also das heißt, etwas, wo man dann so raussliden kann, ja, aus dem Gerät. Da gibt es schon ein Gerät, zwei Geräte, die das können. Also die Kamera kann man quasi dann hinten hochsliden, ja, hochschieben und bei Bedarf. Und wenn man es nicht mehr braucht, schiebt man sie wieder rein. Ne? Angeblich wäre eine Hülle, die hier das dann eben zeigen soll, dass das eben ein Slider ist. Ob das stimmt, ich weiß nicht. Also ehrlich gesagt, ich halte die Lösung mit dem Hole Punch Notch für wahrscheinlicher. Ein Slider wäre wieder ein mechanisches Verschleißteil, das mir die Front-Facing-Cam versalzen würde. Ja, also das fände ich jetzt nicht so gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich Bedenken dran. Also von so einem Sliding-Mechanismus halte ich ehrlich gesagt nicht viel. Dann hätte ich lieber einen Notch oder noch besser eben diesen Hole-Punch-Notch. Ja, weil der noch unauffälliger ist. Beziehungsweise, was heißt unauffälliger? Noch sinnvoller angebracht ist, finde ich. Noch weniger Platz vom Display verbraucht. Das ist alles, was ich will. Display, Display, Display. Und keine mechanischen Teile, die kaputt gehen können. So, das Sony Xperia Z4 wird offenbar ziemlich lang, ziemlich hoch sein, dieses Gerät. Auch hier nimmt man Screen-Protektoren, um zu belegen, dass das neue Gerät ziemlich groß sein wird, hoch sein wird. Da wird ein Screen Protector gezeigt, der ist wirklich extrem hoch. Ja, also das ist schon, wie soll ich das ausdrücken, weiß auch nicht. Also das ist wie ein neues Format, ja. Der ist 15,2 cm hoch, aber nicht in Relation eben zur Breite. Das heißt, das wird ein komplett anderes Aspect Ratio sein. Ja, sehr mutig wäre das von Sony. Man sieht aber auch etwas Schönes daran, nämlich die Leiste oben an diesem Screen Protector, wo die Kamera und der Lautsprecher angebracht ist, die sind relativ dünn. Also das heißt, Sony geht hier nicht den Weg, wenn sich das bewahrheitet, mit einem Notch, sondern die machen eben die mögliche Zeile oben, ja, oder die Kamerazeile oben, der Bezel, so dünn wie möglich, ja. Geht natürlich immer noch von der Notification Bar, also die sitzt dann immer noch da oben sinnlos, ja, und wird eben nicht ausgenutzt, aber, tja. Es ist auf jeden Fall interessant und ich meine, das Ding ist hoch genug, dass es nicht weiter ins Gewicht fällt, dass da jetzt vielleicht hier 0,8 cm oder 0,8 cm wird es ungefähr sein, denke ich, für die Notification Bar verbraucht wird, zusätzlich zu diesem kleinen Bezel oben. Denn, ja, das ist wirklich sehr lang. Okay, habe ich schon erwähnt, dass es lang ist? Es ist lang. ja, es gibt noch ein paar andere Sachen vielleicht noch zu erwähnen bei dem XZ4, dieses neue Gerät da, das da rauskommen soll. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Benchmarks da sehr, sehr hoch sind. Ja, also der Snapdragon 855 Prozessor soll da richtig reinhauen. Hat beste Benchmark-Werte erreicht. Was das im Endeffekt bedeutet, kann man schlecht sagen. Ansonsten für genauere technische Daten muss man eben noch etwas warten bis zur Vorstellung. da wird es sicherlich dann auch bald mehr dazu geben. Gut, das Honor View 20 ist das erste Flagship-Phone 2019. Das kann man wohl sagen, denn Honor scheint hier wirklich ein heißes Eisen im Feuer zu haben. Das Teil haut alles weg und wurde jetzt bereits auf der CES schon mal vorab präsentiert. Da hatten einige die Möglichkeit, mit einem Hands-On bereits schon vor dem offiziellen Launch am 22. Januar in Paris das Teil schon in den Händen zu halten und ausgiebig zu testen. Und auch die Daten sind dann entsprechend interessant. Ich lese sie noch mal vor. Ich weiß nämlich nicht genau, ob ich das schon mal komplett vorgelesen habe im letzten Uncast. Egal, ich mache es dann trotzdem noch mal, weil sie sind beeindruckend genug, um das noch mal zu machen. 6,4 Zoll Bildschirm, 19.25 zu 9 Ratio. Auch hier etwas ungewöhnliches Ratio, mutig, ja, aber funktionell. Ja. 48 Megapixel Sony Kamera und es ist tatsächlich eine 48 Megapixel Sony Kamera mit 3D Time of Flight Sensor. Ja, das heißt, man hat hier auch die Möglichkeit zur 3D Objekterkennung. Ja. Die Front-Facing-Kamera, die Selfie-Kamera, wie es immer so schön heißt, 25 Megapixel, auch der Wahnsinn, ja. Ein Kirin 980-Prozessor mit 6 bzw. 8 GB RAM, je nach Version, und Storage 128 GB bzw. 256 GB Storage. 4000 mAh Akku und wird ausgeliefert mit Android 9 Pie, mit der Honor Magic UI natürlich. Und gibt es in Phantom Red, Phantom Blue und Phantom Black. Ja, sehr schön. Und damit spielt das in der oberen Liga mit. Ja, der Kirin 980 Prozessor ist mit in der Nähe des Snapdragon 855 Prozessor und damit eben ein aktueller Mitstreiter, ja, und die Ausstattung entsprechend gut. 8 GB, 128 GB bzw. 256 GB ist wunderbar. Damit kann man tatsächlich was unternehmen. Ist auch mit Supercharging ausgestattet, so dass das Gerät extrem schnell auflädt. Ja. Und ja, also was im Prinzip muss man sagen, mit diesem Punch-Hole-Notch, der auch hier verwendet wird, das ist deutlich zu sehen, auf dem 6,4 Zoll Display hat man maximalen verfügbaren Bildschirm, und das ist bei mir immer ein großes Plus. Ja. Die Kamera, das ist ein Sony IMX586-Chip, der da verwendet wird und kann tatsächlich die 48 Megapixel. Ich dachte, das wäre vielleicht es wird schon hin und wieder mal so gemacht, ja, dass es gern so Software interpoliert wird, aber das scheint wirklich ein echter 48 Megapixel Sensor zu sein und damit kann man dann auch tatsächlich diese Auflösung abspeichern mit dem entsprechenden Speicherplatzbedarf. Ja. Und damit sind wir wieder bei dem, was ich immer gesagt habe. Ja. Speicher kann man nicht genug haben, ne, bei neuen Geräten. Ihr seht jetzt die Fotos, 48 Megapixel. Ich sehe von Kraftausdrücken ab. Ich werde auch die Auflösung runtersetzen, ja, weil also 48 Megapixel Fotos, Entschuldigung, nö, brauche ich nicht. Das ich brauche ich wirklich nicht. Aber trotzdem schön, wenn man es hat, ja. Ich denke, so bei 24 Megapixel wird es dann einpendeln, je nachdem, was auch anzuwählen ist, ja. Wäre auch schön, wenn ich das Format ausnutzen kann. Allerdings wird das wohl in der momentanen Softwareversion noch nicht gehen. Ich hoffe, da gibt es noch ein Update, dass das funktioniert. So, der 3D Object Recognition Sensor, der da drin ist, ja, damit können Objekte quasi trianguliert werden, ja, also die Entfernung von dem Objekt, und das ist hauptsächlich für etwas nähere Objekte gedacht, ja, und damit kann man dann auch tatsächlich in Echtzeit Objekte scannen, ja, und auch diese 3D-Objekte animieren. Ja, das, was man gesehen hat bei dem Huawei Mate 20 Pro, ja, als hier so ein Panda digitalisiert wurde, so ein Panda-Figur, ja, so ein Stofftier, und hat man also einmal von allen Seiten, ja, eingescannt sozusagen mit der Kamera, und dann hat man ein echtes 3D-Objekt gehabt, dass man dann sogar animieren konnte. Das ist schon eine faszinierende Geschichte, muss ich sagen. Und das könnte eine interessante Anwendung dann auch bringen. Eine lustige Sache vor allem. Aber ich stelle mir auch vor, dass da wirklich gute Sachen möglich sind. Also wer einen 3D-Drucker hat, dem werden da die Augen bestimmt schon vor Freude funkeln. Ja. So, jede Menge andere Sachen. Ich werde mir jetzt noch was aufheben bis zum 22. Januar. Da bin ich nämlich sehr gespannt auf diesen Event. Mal sehen, vielleicht werde ich auch da noch ein Live-Stream machen auf Line in der Community-Gruppe, ja, zu diesem Launch. Ich hoffe, dass es diesmal besser klappt mit der Videoübertragung bei Honor bzw. Huawei. Die haben immer sehr große Probleme mit den Live-Videos von den entsprechenden Veranstaltungen zu schicken. Die funktionieren erstmal nicht, ne? Hoffen wir, dass es da besser läuft dann. Ne? Also, Honor hat hier ein heißes Eisen im Feuer liegen. Das könnte das Gerät werden 2019, ja. Wer weiß, da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, der Preis, da könnt ihr zwischen 500 und 600 Euro veranschlagen, also zwischen 499 und 599 Ocken. Wenn das sich bewahrheiten sollte, bei diesen technischen Daten, dann wird es wie das Honor View 10 preis-leistungsmäßig alles weghauen. Also beim Honor View 10 ist mir ja die Kinnlade heruntergefallen, da hatte ich die Möglichkeit, das genau zu überprüfen, und das ist ja auch schon eine Zeit lang auf dem Markt, ja. Damals habe ich das gegen mein ultra teures Google Pixel laufen lassen, und also sowohl Realtime als auch Benchmarks, muss ich sagen, ich habe mich in den Boden geschämt, dass ich 1049 Euro ausgegeben habe für das Gerät. Gut, es war ein Jahr länger auf dem Markt, aber das war wirklich schlimm, ja. Und das Honor View 20, das wird genau dasselbe, das kann ich euch versichern, es wird genau dasselbe passieren mit dem Pixel 3, ja, ist nämlich von der Zeit her in etwa gleich der Abstand vom Erscheinen des Honor View 20 vom Honor View 10 mit dem Originalpixel, ja, Pixel 2, oder das wird genauso ablaufen, ja. Ich bin diesmal wirklich froh, dass ich mir kein Pixel 3 geholt habe, schon wird mir jetzt wahrscheinlich wieder die Kinnlade runterfallen. Das Honor View 20 ist ja ein Huawei, ja. Das Honor View 20 wird des Google Pixel 3 zerstören. Zerstören. Ja. Und das für 500 bzw. 600 Euro. Yay. Okay. So. Alles andere, alle Details, wie gesagt, Januar, 22. Januar, da geht's dann rund. Haben wir vorher noch, jawohl, wir haben vorher noch einen Uncast. Aber wie gesagt, ich werde aller Wahrscheinlichkeit nach einen Livestream in der Line-Gruppe machen, in der Line-Community. Dann könnt ihr das dort sehen. Nubia Red Magic Gaming Phone, auch Nubia heizt ein, ja, ein bisschen skeptisch bin ich natürlich bei Nubia. Nubia ist ja ein ZTE, zumindest mal ein, oder war ein ZTE, eine ZTE Organisation, so wie Honor eben von Huawei ist, ja, war eben, Nubia von ZTE. ZTE ist ja jetzt durch amerikanischen Einfluss pleite gegangen. Ja. Und Nubia gibt's noch. Frage natürlich, haben die sich jetzt gebeugt da und Spyware der US-Regierung installiert oder nicht? Aber okay, wem das eh egal ist, der kriegt hier möglicherweise ein interessantes Gaming-Gerät. Für wenig Geld. Anfangen tut das Ganze nämlich für $399. Da ist das allerdings meiner Meinung nach noch kein richtiges Gaming-Gerät. 6 GB mit 64 GB Storage ist nicht die Top-Gaming-Konfiguration. Ja. Es gibt allerdings auch ein 8 GB Gerät mit 128 GB und ein 10 GB Gerät mit 256 GB. Natürlich dann entsprechend teurer. Das erste oder das zweite $480 und das höchste, das mit der besten Ausstattung $580. Und da kommen wir in einen Bereich rein, wo man sagt, wow, 10 GB, 256 GB Storage, Gaming-Handy optimiert fürs Spielen, für $580, wow, das ist nicht schlecht, cool, da kann nur noch das Xiaomi Black Shark mithalten, ja, und Tests müssen wir natürlich abwarten, die genaueren technischen Daten sind dann ein 6 Zoll Display, kein Notch, ein Qualcomm Snapdragon 845 mit einer Adreno 630 GPU, da merkt ihr natürlich, okay, es ist nicht die neueste Technology, ganz klar, ja. Speicher habe ich ja eben schon gesagt, die drei Konfigurationen. Hinten gibt es eine 16-Megapixel-Kamera. Auch da sieht man vielleicht anhand von den Daten, dass da nicht unbedingt jetzt so Großwert draufgelegt wird. Es ist eben Gamer-Handy. 8-Megapixel-Kamera Front-Facing. 3800 mAh Akku. Und eben die ganzen Standardsachen USB Type-C und für Gamer auch interessant 3,5 mm Audio Anschluss. Ja. Also es gibt optional auch einen Controller für dieses Nubia-Gerät. Beim Black Shark Gaming Phone ist das übrigens dabei, kostenlos mit dabei, einen echten Hardware-Controller, der an das Gerät angesteckt wird, ist damit dabei. Von daher kann ich eigentlich sagen, okay, also das Xiaomi Black Shark hat doch noch ein paar kleine Vorteile, würde ich mal meinen. Ja, etwas, ja, vielleicht etwas besser, ja, aber trotzdem nochmal eine gute Alternative, preislich auf jeden Fall zu dem Asus und dem Razer Phone. Das spielt da wirklich im Preis-Leistungsmäßig schon deutlich in einer besseren Liga, dieses Nubia. Wie gesagt, nur das Black Shark Gaming Phone von Xiaomi kann da noch Paroli bieten. Ja. Das Einzige, was da wieder bleibt, Updates und so weiter, da ist Nubia nicht sehr berühmt. Xiaomi hat sich eigentlich ganz gut gemausert soweit, ja, aber bei dem Nubia ist dann doch noch gerade die Frage, wie das aussieht. Apropos Updates, ja, manchmal passieren ein paar Fauxpas, auch bei OnePlus 6T, aber ohne die Schuld von OnePlus. Wie geht denn das? Tja, deswegen, weil man zum Beispiel als Partner T-Mobile hat. Ja. Die T-Mobile-Version, die T-Mobile gebrandeten Geräte von OnePlus 6T wurden, bei manchen Funktionen außer Kraft gesetzt. Die Zertifizierung wurde nämlich tatsächlich durch ein Update zerstört und so Sachen wie Google Pay funktionierten nicht mehr. Es gab auch noch andere Probleme, denn eine Google Play-Zertifizierung ist eine Voraussetzung für etliche Dienste, vor allem die eben auch sicherheitsrelevant sind. Dazu gehört eben auch das Google Pay. Ja? Und die wurden da tatsächlich außer Funktion gesetzt. Das muss man sich schon mal vorstellen. Ja? Schuld war ein Update vom Netzbetreiber T-Mobile. Entsprechend hat das auch nur diese Geräte betroffen, die eben über T-Mobile gekauft wurden und gebrandet sind. Die frei erhältlichen, ungebrandeten OnePlus 6Ts, die hatten dieses fehlerhafte Update eben nicht bekommen. Es gibt bereits einen Fix dafür, ja, und es war nicht ganz so schlimm, als es zuerst aussah, ja, vermutlich nur eine kleine Sache, die da T-Mobile nicht bedacht hatte bei diesem Update, aber für alle, die immer noch damit zu kämpfen haben, können Folgendes probieren, ja, das Play-Store-Icon für 2 Sekunden drücken, dann erscheint ja so ein Pop-Up-Menü, dort auf App-Info klicken, da auf Storage, ja, und dann Clear Storage, ja, ihr braucht euch eigentlich da keine großen Gedanken zu machen, dass irgendwelche Daten verloren gehen oder sonstiges, weil die werden gleich wiederhergestellt mit den Daten in der Cloud, aber diesmal richtig. Da wird dann offenbar der Fehler behoben und die Zertifizierung ist wieder da. Viel Spaß. Notfalls, falls es immer noch nicht funktioniert, nochmal rebooten, also genau das nochmal machen. App-Info, Storage löschen, ja. Nicht nur den Cache löschen, sondern den kompletten Storage löschen, ja. Also in dieser App, ja. Ich glaube auch Daten heißt es bei uns, Daten löschen, ja. Und dann Handy ausschalten, ja, kurz warten, wieder einschalten und dann müsste alles wieder funktionieren. Trotzdem hätte das nicht dürfe passieren, ja, und da muss man wirklich hier einen kleinen Rüffel austeilen an T-Mobile. So sollte das nicht funktionieren. Ja, ein großer Mitstreiter wird ja bald sein neues Handy vorstellen. Angeblich soll am 8. März das Samsung Galaxy S10 vorgestellt werden. Da gucken natürlich jetzt wieder alle Leute darauf, ja, was wird da sein, was wird da rauskommen und erwartet wird einiges. Ich halte mich mit den Spekulationen noch zurück. Aber es wird sogar gemunkelt davon, dass es möglicherweise ein Galaxy S10 geben wird. Gibt ja immer wieder verschiedene Versionen, ja, erstmal Lite, Edge, Plus, ne? Und auch da verschiedene Konfigurationen. Und eine davon, ja, soll tatsächlich 1 Terabyte Speicher haben. 1 Terabyte. Cool. Also da hat man dann kann man wirklich seine ganzen Daten immer drauf haben, ja, seine Musik und so weiter, wobei es gibt auch genug Leute, die haben schon mehr als 1 Terabyte Musik und wenn man dann ein paar Filme für unterwegs drauf lädt, wenn man Urlaub fährt oder so, ist es sowieso schon wieder schneller weg, als man denkt. Aber so wird es heißen, es gibt ja immer 2 Versionen, einmal eine Snapdragon 855 Version für die armen Amerikaner und für die glücklichen Europäer hoffentlich, wenn genügend Prozessoren immer vorhanden sind aus der Produktion von Samsung, der Exynos 9820, der dann auch nochmal etwas schneller ist als der Snapdragon. Gut, weitere Apps wurden aus dem Play Store entfernt. Google macht ernst und haut die Apps raus, die mittlerweile immer mehr in den Fokus rücken mit seltsamen Methoden und schadhaften Vorgängen, um eben ja mit Tricks beispielsweise Geld zu verdienen oder eben mehr Daten abziehen, als sie eigentlich müssten. Und diesmal hat es getroffen PowerShade und Material Notification Shade. Erste Untersuchungen von jemand von Android Police haben auch ergeben, dass tatsächlich Sachen verwendet werden, Funktionen, also API-Aufrufe beispielsweise und Funktionen verwendet werden, die keinerlei Bezug haben zu den Funktionen dieser App. Und das macht natürlich auf jeden Fall sehr, sehr misstrauisch. Von daher halte ich das auch für eine gute Sache, dass Google da dann auch reagiert. Google hat die jetzt auf keinen Fall besonders schnell gelöscht, denn schon einige Zeit vorher wurden die Apps auf den Geräten von den Nutzern entfernt und war noch im Play Store erhältlich. Ja? Also von daher müsste Google noch etwas schneller werden, denn sobald es auch nur in Verdacht ist, dass eine App Schadsoftware enthält, muss diese natürlich sofort erstmal gesperrt werden bis zur Klärung, beziehungsweise darf nicht mehr im Play Store auftauchen. Ja. Denn immer mehr Leute vertrauen auch darauf, dass die Programme, die Apps im Play Store auch okay sind. Ja. Also ich kann das schon verstehen, dass da vielleicht immer mehr Nutzer fordern, dass Google da etwas rigoroser vorgeht. Ja. Nicht alle sind sind darüber erfreut natürlich. Ja. Aber man muss bedenken, dass die normalen Nutzer eben hier durchaus ein Recht darauf haben, dass Google die maximal schützt. Es gibt bei den Android-Geräten ja die Sideload-Funktion, von daher können Spezialisten, Leute, die sich wirklich auskennen und bewusst sind, was sie tun, ja, die können sich nach wie vor Apps auch außerhalb vom Play Store holen, falls diese gesperrt werden und dann eben da dann nutzen. Eine erfreuliche Nachricht für die Nutzer des Google Assistants in deutscher Sprache. Google bereitet offenbar die Continued Conversation Funktion auch für deutsche Spracheinstellungen vor. Das scheint die Google App in der neuesten Version zu zeigen. Wann diese aktiviert wird, ist noch vollkommen unklar, aber es scheint wirklich so zu sein, dass Google das vorbereitet, was ein gutes Zeichen ist. Übrigens, bei dem Amazon Echo funktioniert es schon seit geraumer Zeit. Nutze ich auch kräftig, habe ich sofort eingeschaltet, die Continued Conversations. Das bedeutet einfach nur so, dass wenn man zum Beispiel einen Befehl gegeben hat an das Gerät, dass danach, nach dem Befehl, das Mikrofon noch einige Sekunden offen bleibt, um andere Befehle zu erkennen, ja, ohne dass man wiederum erneut das ansprechen muss. Wenn man nämlich zum Beispiel mal drei Geräte hintereinander anschalten muss und muss dann dreimal hintereinander das Passwort sagen, dann ist es wirklich nervig und es macht auch keinen Spaß und es ist sowas von unnatürlich, ja, dass es einfach nicht mehr geht. Stellt euch mal vor, in Star Trek wäre bei jeder Konversation mit dem Computer, ne, hallo Computer, ne, bei jedem kleinen Befehl, bei jedem Satz, hallo Computer. Ne. Nein, es wird einmal hallo Computer gesagt und dann kann man wenigstens eine Konversation führen, ja, mit verschiedenen Sachen. Ne. Manche Sachen werden auch ad absurdum geführt, ne, wie ist das Wetter in Tokio, ja, und dann, wie ist das Wetter dort und wie ist das Wetter dort? Und jedes Mal dann das Passwort von dran, das ist ja einfach blöd. Ja. Dann gibt's, das ist ja schon keine zusammenhängende Konversation mehr, allein deswegen, ne? Weil man dann immer wieder das Passwort sagen muss. Und natürlich auch warten muss, bis dann aktiv ist und so weiter. Ne? Also, ist egal. Auf jeden Fall Blödsinn. Ja. Continued Conversation ist cool und ist vorbereitet. Planet Cosmo, ein Smartphone aus der Vergangenheit. Ja, könnte man so sagen, wenn man es sieht. Aber es ist ein sehr modernes Gerät, wenn man dann weiterguckt und die technischen Daten sieht. Zwei Displays sind eingebaut, eine quasi auf dem Deckel. Wenn man aufklappt, offenbart sich eine echte Tastatur mit echten Tasten. Ja, nicht nur so Mini-Soft-Keys, ja, sondern echte Tasten. Und ein weiterer Screen, der dann natürlich der Hauptscreen ist, als LCD. Das Gerät ist bestückt mit einem MediaTek P70-Prozessor, auch mal nicht schlecht. 8 Prozessorkernen hat der, 6 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher, 4220 mAh Akku. Und das Gerät wird sowohl mit Android zu betreiben sein, als auch mit Sailfish, als auch mit Linux. Man kann beim Booten wählen, was man will beim Starten: Android 9, Linux oder Sailfish. Das ist mal sehr, sehr cool. Gut, warum Sailfish auch noch drauf ist, es ist ein Android-Derivat. Ja, vielleicht Leute, die jetzt Bedenken haben, das Stock-Android oder das Original-Android zu benutzen. Sailfish ist da ja ein bisschen abgekoppelt. Ja. Ist zwar, glaube ich, App-kompatibel, hat aber keinen Zugang zu den Google-Services, wenn ich das richtig weiß. Und von daher ist es natürlich als Alternative zu Android okay. Allerdings hat man, wie gesagt, hier auch das Linux drauf, was natürlich eine schöne Sache ist, finde ich. Und da hat man richtig einen kleinen Pocket-Computer ebenfalls hier immer mit dabei. Und warum auch nicht, die Rechenleistung ist ja da durchaus vorhanden. Ja, und wie gesagt, eine echte Tastatur. 800 Euro kostet das Ganze. Hinsichtlich der vielen Möglichkeiten, muss ich sagen, geht der Preis wohl gerade noch so in Ordnung. Ja, im Sommer soll es ausgeliefert werden. Jetzt kann es schon bestellt werden. Das Ganze wurde finanziert mit einer Indiegogo-Kampagne. So sieht's aus. Gut, jetzt komme ich mal zur Community. Ich freue mich sehr, die Community auf Line ist super angelaufen. Die Line-Gruppe ist besser angelaufen, als ich zuerst gedacht habe. Ja, ich habe den Link zur Gruppe auch nochmal hinzugefügt. Ich kann nur jedem empfehlen, geht mal rein, das ist der Wahnsinn, was dort alles geht. Vorhin habe ich bei der Rios Wochensicht habe ich auch einen Livestream gemacht bei der Aufnahme der Rios Wochensicht. Das hat auch relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Und da wird es auch eben einen Livestream geben, aller Wahrscheinlichkeit nach, ich kann es noch nicht 100% versprechen, am 22. Januar. Und auch so hin und wieder kann es durchaus mal sein, dass was live gezeigt wird, Videos werden dort gepostet, ja, natürlich auch die Gruppennachrichten, ganz, ganz toll und viele andere Sachen, Fotoalben wird es in Zukunft wohl geben und ja, also irre, ja, nicht nur die Chat-Messages sind da interessant, sondern eben auch die Artikel-Postings und ein perfekter Platz eigentlich, um auch die Folgen und so weiter zu besprechen und. Über Line kam dann auch noch ein Link zu einem Video von XDA zum Honor View 20 als Kommentar zu dem Artikel dort. Da hatte ich schon mal da gesagt, wie genial ich diese technischen Daten dort finde vom Honor View 20. Ja. Und dann kam auch ein Link zu einem Video von XDA. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr aufklärend, muss ich sagen. Und kann ich euch nur empfehlen, guckt euch mal das an. Link findet ihr, wie gesagt, in der Line-Gruppe. Zwei Displays statt Notch wurde dort auch thematisiert. Dazu hole ich gerade mal hier diese Nachricht auf den Bildschirm. Genau, der Rob64 hat da geschrieben, irgendwie cool, aber irgendwie sehe ich den Nutzen nicht so recht von zwei Bildschirmen. Ja, also das ist ja so, dass der zweite Bildschirm deswegen gemacht wurde, ja, damit man eben keine Notch hat, aber trotzdem Selfies machen kann. Also dreht man die Kamera um und hat dann eben auf der Rückseite ein Display, auf dem man sich sehen kann, und man benutzt die normale Kamera. Das hat auch noch einen weiteren Vorteil: man kann die gute Kamera benutzen, weil die Front-Facing-Kamera ist ja immer nur so eine Sparkamera. Ja. Hier hat man alle Funktionen der Hauptkamera, ja, die man dann eben auch zum Selfie-Machen nutzen kann. Und heutzutage gibt es ja so viel mehr, auch Videos, ja, die man da machen will, kann. Und wisst ihr, der Begriff Selfie ist immer so negativ belastet. Man nimmt sich schon auf Bildern selbst auf, wenn man zum Beispiel irgendwo ist, schon seit es Fotokameras gibt. Schon vor Digitalkameras hat man das gemacht, dass man, damit man auch auf dem Bild ist, ja, dass man dann selbst mal den Auslöser so drückt, ne, die Kamera zu sich hält, ja, und fertig. Früher hat man auch gern mal den Touris das Foto in die Hand gedrückt oder den Leuten dort, ja, auch auf die Gefahr hin, dass dann einer mal mit dem Fotoapparat weggerannt ist, ne? Also, vielleicht ist es keine gute Idee, ein 1.000 Euro Smartphone jemand einfach so in die Hand zu drücken, der das dann vielleicht fallen lässt, ne? Also macht man dann lieber ein Selfie. Leute, seht nicht immer alles so negativ. Ich weiß, Selfies können nerven, aber ich finde Selfies auch teilweise cool, ja. Und ich mache selbst auch sehr viele Selfies, weil das sind meine Erinnerungen, wenn ich irgendwo bin, ja, mache ich ein Selfie mit mir im Hintergrund, ja, und gerade dort, wo ich bin, kann ich nicht immer jemanden finden, ja, kann nicht irgendeiner Wildsau jemand mein Smartphone geben, kann sagen, hier, drück mal ab, mach mal ein Foto. Tja, so ist das. Okay. Gab es noch was? Kommentar dazu, zu diesem Beitrag der Fahrenheit 1979 hat auch dazu geschrieben, mir persönlich erschließt sich der Nutzen auch nicht wirklich, allerdings sieht das jeder anders. Als Konzept finde ich die Idee recht gut, mir fehlen allerdings die Anwendungsszenarien für das zweite Display, da ich immer mit Autohüllen arbeite. Ja klar, das ist natürlich auch ein Problem. Ich denke, dass man dann vielleicht dort auch eine Sonderhülle kriegt, das ein bisschen durchsichtig ist, oder das durchsichtig ist natürlich, und auch die Touch-Funktion gewährleistet. Ja. Auf jeden Fall ist eine weitere mögliche Anwendung, wenn die nicht von Haus aus geht, dann sicherlich mit Zusatzsoftware, dass man das Display hinten permanent anlässt und dort eben mit einem Design versieht, sei es jetzt ein Wallpaper oder sogar Animationen, die dann die Rückseite des Gerätes darstellen. Ja, wie geil ist das denn? Man kann das Design vom Phone dann selbst machen. Ja, Wahnsinn. Das ist eigentlich das, was ich mir auch schon seit Jahren wünsche. Es ist halt geltlich noch nicht machbar. Ja, für die Hersteller lohnt sich noch nicht. Meine Zukunftsvision, so schnell wie es geht, ja, bitte Tapeten aus OLEDs herstellen, ja, und dann kann ich mein gesamtes Zimmer, vielleicht die gesamte Wohnung, wird mit OLED-Tapeten bezogen, ja, und dann kann ich die Farbe, Animationen, Bildschirm, Auslagerung, ja, alles, ja, auf die Tapete machen. Ich brauche kein Flachbildfernseher mehr. Das Bild wandert dann mit mir rum in jedes Zimmer an die OLED-Wand. Ja. Und so stelle ich mir das vor, und so könnte es sein, die Kosten, ja, würden da natürlich jetzt noch unmöglich sein. Und deswegen, ja, wie immer, das Geld schränkt die technischen Möglichkeiten eben ein. Sehr, sehr traurig, aber so ist das. Okay, dann komme ich zur App der Woche. Das ist eine schöne Geschichte, denn etwas anderes schränkt die Möglichkeiten oft auch ein, nämlich die Sprachfähigkeiten. Wie toll wäre es doch, wenn man zum Beispiel japanische Apps, spanische Apps, chinesische Apps und alles Mögliche nutzen könnte, ja, obwohl es gar keine Übersetzung von den Entwicklern gibt. Ja, ne, toll, man kann mit VPN beispielsweise, kann man auch sich seine japanischen Apps herunterladen. Wenn man Japanisch kann, ist es alles wunderbar. Aber wehe, man kann kein Japanisch, ja, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Dann wird die hübscheste, schönste Anime-App auf einmal zu einem, ja, Kraus. Ich meine, wer will sich denn nur die Bilder angucken? Das ist doch lachhaft. Also nimmt man Language Navi App Translator und damit kann man Apps übersetzen auf dem Smartphone, ja, in die entsprechende Sprache. Das ist doch mal eine fantastische Geschichte. Es funktioniert natürlich, könnt ihr euch vorstellen, nicht immer. Es gibt da doch durchaus ein paar Szenarien, wo das eben nicht funktioniert, aber ich kann euch sagen, wenn es funktioniert bei einer App, seid ihr wirklich super begeistert davon, ja? Denn die Möglichkeiten sind natürlich da dann sehr, sehr groß. So viele Apps in anderen Sprachen, die man dann eben auch übersetzen kann, ist nicht schlecht. Man muss genau gucken, wie das hier installiert wird, ja, und wie die Übersetzung abläuft. Also teilweise ist es natürlich ein klein wenig umständlich, ja, und nicht ganz so intuitiv, wie sich das manche vielleicht vorgestellt haben. Deswegen gibt es auch manchmal negative Bewertungen bei der App, denn ja, manchmal muss man eben mehr machen als nur installieren und dann geht's. Man muss auch verstehen, wie die App dann funktioniert und dann entsprechend dort einstellen. Es gibt bei XDA einen Forums-Thread zu Language Navi oder Language Navi. Ja. Dort könnt ihr das dann sehen. Man braucht übrigens kein Root dafür. Kein Root. Es läuft über Google Translate auch. Ja. Und man hat auch die Möglichkeit mit einer optischen Charaktererkennung, also Buchstabenerkennung zu arbeiten. Und damit sind eigentlich viele Sachen abgedeckt. Natürlich Vorsicht, ganz klar, bei Apps, die also datenschutzrelevante Sachen haben. Euch muss klar sein, dass wenn ihr so eine App benutzt, dass alles, was auf eurem Bildschirm erscheint, mit dieser App verarbeitet werden kann und teilweise auch wird. Das ist ja auch Sinn der Sache. Ja? Denn ohne diese Verarbeitung kann auch nichts übersetzt werden. Das ist klar. Also das muss euch klar sein. Von daher vielleicht nur für Apps nutzen, wo ihr keine persönlichen Daten abgelegt habt. Ja, ich stelle mir davor zum Beispiel Spiele, ja, oder Ähnliches. Da ist es doch eine vernünftige Geschichte, um eben diesen Bildschirmtext mal endlich zu entziffern, ja, den ihr vorher eben nicht erkannt habt und so weiter. Auf jeden Fall eine gute Geschichte meiner Meinung nach. Deswegen App der Woche, Language Navi App Translator, bei dem man tatsächlich Apps selbst übersetzen kann. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit auf YouTube in der im Video zum entsprechenden Beitrag oder jetzt eben auch über die Line-Community. Den Link findet ihr in den Shownotes und auch den QR-Codes füge ich heute wieder hinzu, damit ihr das einfach mit dem Handy abscannen könnt mit Line und schon seid ihr in der Uncast bzw. in der Netcast-Gruppe. Das ist eine kombinierte Gruppe auf die Rios-Wochensicht. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! And coins. volumes, rule the world.